Überraschend und dann auch wieder nicht erreichte uns letzte Nacht die Nachricht vom Tod des King of Pop. Überraschend, weil er in 14 Tagen sein Comeback in London mit 50 ausverkauften Konzerten feiern wollte. Doch das langsame Sterben einer Pop-Ikone begann genau genommen schon vor vielen Jahren. 1993 die erste Anzeige wegen des Verdachtes von Kindesmissbrauch, 2003 erneut eine Klage mit der gleichen Anschuldigung. Die Bilder seiner Verhaftung gingen um die Welt. Es folgte ein spektakulärer Prozess, bei dem die Auftritte von Michael Jackson aus einem schlechten Hollywood-Drehbuch zu stammen schienen. Spätestens sein verwirrter Auftritt im Pyjama vor Gericht ließ er ahnen, dass er schon längst nicht mehr Herr seiner Sinne war. 2005 endete das Spektakel mit einem Freispruch, doch der Makel blieb an ihm haften. Denn auch aus seinem Lebensgefängnis konnte er sich nie wirklich befreien. Schon als Kleinkind war sein Weg vorbestimmt. Der ehrgeizige Vater prügelte ihn im wahrsten Sinne des Wortes zum Erfolg. Zunächst mit seinen Geschwistern als Jackson 5. Erst 13 Jahre alt war er, als sein erstes Soloalbum erschien. Ab diesem Zeitpunkt gab es nur noch Steigerungen. Jede neue Platte musste ein noch größerer Erfolg werden als die vorherige. 1982 erschien dann die Platte Thriller, heute immer noch das meistverkaufte Album weltweit. Schon allein damit hat er Musikgeschichte geschrieben. Er war und bleibt eine Ausnahmeerscheinung in der Welt der populären Musik. Musikalisch, tänzerisch, gesanglich und auch produktionstechnisch. Ein großes Vorbild für Musikergenerationen heute und sicher auch in Zukunft. Er wurde zum Gesamtkunstwerk. Trotz provokanter Griffe in den Schritt mutierte er zu einem asexuellen Wesen, ein wegweisender Mythos der Popmusik war geboren. Eine Erfolgsspirale, die er von seiner Perfektion getrieben immer weiter drehte. Das allein aber reichte ihm nicht. Wie ein Getriebener inszenierte er nun auch sein privates Leben. Ein Leben der Superlative. Eine irrsinnige Achterbahnfahrt der Höhen und Tiefen. Geld spielte keine Rolle und er baute sich sein eigenes Disney World mit seiner Neverland Ranch. Diverse Schönheitsoperationen sollten sein Bild von sich perfektionieren. Selbst der Wechsel seiner Hautfarbe blieb kein Wunsch, sondern wurde traurige Realität. Er war Opfer des Star-Rummels, der für ihn wie eine Droge war, und ein erfolgreicher Entzug gelang ihm nicht. Michael Jackson war sicher ein Paradebeispiel eines Dysmorphophoben, eines Menschen, der sich selbst hässlich findet und dies partout ändern möchte, ohne je ein Ende zu finden. Ein mediales Schreckgespenst. Wie bei einem Autounfall wusste man bei jedem neuen Auftritt, es wird schrecklich, aber man schaut hin. Was bleibt? Zunächst drei minderjährige Kinder, die nun das Erbe einer Legende antreten müssen. Und ein musikalisches Vermächtnis, das sicher auch in 50 Jahren noch Bestand haben wird, denn aus der Musikgeschichte ist er nicht mehr wegzudenken. Michael Jackson wurde mit seinem frühen Tod zum traurigen, tragischen Peter Pan der Popmusik.